Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es klingt erstmal wie eine gute Idee. Ein bekannter amerikanischer Seifenhersteller will zusammen mit Twitter was für ein vernünftiges und positives Körpergefühl bei Frauen tun. Die Twitter-Aktion von dem amerikanischen Seifenhersteller und von Twitter selbst heißt Speak Beautiful und die prangert die Flut von negativen bzw. hatenden Kommentaren zum Thema Schönheit und weiblicher Körper an. Denn laut einer Studie posteten Frauen 2014 mehr als 5 Millionen negative Tweets über ihr eigenes Aussehen oder das Aussehen anderer. Sowas wie Hilfe, mein Bauch schwabbelt oder ich habe einen zu dicken Hintern. Diese Twitter-Kampagne, die ruft jetzt dazu auf, diese negativen Körperbilder durch etwas Positives zu ersetzen. Speak Beautiful eben. Martina Schulte, wir haben im Laufe unseres langen Lebens gelernt, sowas macht ein Seifenhersteller nicht einfach so, der erhofft sich was davon. Was genau? Die erhoffen sich natürlich Publicity, denen geht es darum, dass sie als die Guten dastehen wollen, als die, die auch Frauen ohne Modelkörper toll finden. Und Twitter arbeitet mit diesem Seifenhersteller zusammen, denn Twitter hat, wie das Blog Mashable schreibt, schon länger das Problem, dass sie wegen ihrer Harassment-Reporting-Policies kritisiert werden, also dass Kritiker sagen, in dem Dienst würde einfach zu viel gehatet. Mashable schreibt hier, the move is part of a greater effort from Twitter to crack down on negative behavior and sentiment on the site. Hört sich erstmal gut an, haben wir schon gesagt. Wie ganz soll das Ganze praktisch laufen? Es ist schon gestartet vor 5 Tagen und zwar in der Oscar-Nacht. Das Prinzip dabei ist, wenn du jetzt einen negativen Tweet postest, erhältst du via Twitter eine persönliche Botschaft. Und diese Botschaft, die ist dann, so heißt es in der Kampagnenbeschreibung, enthält einen konstruktiven und verständlichen Ratschlag von Social-Media-Experten und Coaches, die für eine positivere Sprache im Kontext mit dem Körper oder mit dem Aussehen werben. Ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht. Caitlin Wood twittert hier zum Beispiel, just took a long look in the mirror to realize I'm ugly. Und der Seifenhersteller twittert dann zurück, think about something you love about yourself, Caitlin. Start now. Tweet it with Speak Beautiful. Oder Ryan Berry twittert, really hate my body shape. Und der Seifenhersteller twittert zurück, try to say something nice about yourself today. You are beautiful, Ryan. Speak beautiful and it can sink in. Ich würde denken, fuck off. Wie kommt das bei den Frauen an? Also es gibt in der Tat enthusiastische Befürworter und zum Teil Leute, die ich auch sehr schätze. Also zum Beispiel die bekannte Bloggerin Dana Boyd, aka Sephoria, die berät sogar dieses Projekt und sie unterstützt es. Sie sagt, sie sei delighted and honored to partner in this campaign und sie wolle halt eben diese Conversation ändern zwischen Frauen. Sie meint halt, diese Konversation, diese negativen Tweets sozusagen über Körper und Aussehen, denn sie schreibt im Netz, seien 5 von 5 negativen Tweets über Körper und Aussehen, seien 4 von Frauen. Aber nicht alle Nutzer sehen diese Kampagne uneingeschränkt positiv. Also Entrepreneur-Quotes, die schreiben hier gerade, no one has the right to tell women how to think, feel or talk about their bodies. Also was du auch gerade sagtest, fuck you. Und etwas länger. Genau, in etwas länger. Und eine andere Nutzerin twittert hier, Speak Beautiful is nothing but concern trolling in order to sell soap. The company doesn't care about your self-esteem, they care about dollars. So, also die Publicity-Geschichte. Was genau ist da die Kritik? Also Caitlin Dewey vom Blog The Intersect, die schreibt in der Washington Post, große Konzerne hätten ja bereits jetzt riesige Privilegien in unserer Gesellschaft und jetzt wisse eine Marke, die zum Unilever-Konzern gehört, auch noch, was das Beste für dich ist und noch dazu besser als du selbst. Die Tweets, die seien einschläfernd und sie seien beruhigend. Sie sagten, stell den Seifenhersteller nicht in Frage, der Seifenhersteller liebt dich. Die Tweets, die machen nämlich was ganz Geschicktes, sie bauen so eine Art menschliche Nähe zu dir auf, sie sind wie eine gute Freundin und sie lassen dich vergessen, dass der Seifenhersteller doch eigentlich nur Seife verkaufen will. Die Author twittert hier, lieber Seifenhersteller, you are a manufacturer of products. You aren't our therapist, mother, sister or friends. Und die Tweets machen nämlich noch was ganz anderes. Sie lassen sich nämlich auch vergessen, dass die normale Standardgeschäftspolitik von Unilever alles andere als frauenfreundlich ist. Unilever, die sozusagen diesen Seifenhersteller in ihrem Firmenkonglomerat drin haben, beziehungsweise die Seife vertreiben. Warum ist Unilever frauenfeindlich? Ja genau, zu denen gehört ja zum Beispiel auch Axe. Das ist ja so ein Produkt für dich, ne, für den Mann von heute. Die sind ja, der dann unglaublich stinkt, aber angeblich jede Frau rumkriegt. Genau, also die sind ja für ihre sexistische Kackscheißwerbung total bekannt. Und in Indien zum Beispiel ist Unilever einer der Hauptanbieter von Bleich- und Weißmachercremes. Also die propagieren, dass nur eine möglichst helle Hautfarbe toll ist. Mhm. Und sogar dieser ganze Empowerment-Ansatz an sich ist Mist, schreibt zumindest die Soziologin Jenny Davis bei Cyberology. Sie sagt, telling a woman how much her appearance matters isn't exactly feminist. Das wird mal wieder propagiert, wie wichtig unser Aussehen ist. Jenny Davis schreibt, die Kampagne stelle Frauen an den Pranger, die öffentlich ihre Gefühle zum Ausdruck bringen und das Ganze ohne ihre Einwilligung. Also eigentlich müsste in den Tweet dann nicht stehen vom Seifenhersteller irgendwas in der Richtung so, denk dir doch mal was Schönes über deinen Körper, sondern mach dir nicht so viele Gedanken über deinen Körper, es gibt Wichtigeres. Halt dich einfach raus, Seifenhersteller, es geht dich scheiß nochmal nichts an. Eine neue Kampagne von einem Seifenhersteller. Ich bin gespannt, wie viele Leute draußen eigentlich wissen, von welchem Seifenhersteller wir jetzt reden. Und von Twitter macht gerade die Runde. Es soll Frauen dazu anregen, sozusagen ein bisschen netter mit ihrem Körper umzugehen. Viele Kritiker sagen, das funktioniert hinten und vorne nicht. Danke für die Infos, Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?